Ich mach aus Rappern Striche. Ihr kleinen Fische müsst beim Hai nun abdrücken, wie ein Western-Filmstar. Sonst seht ihr ne Menge Finger an Handgun-Triggern und geht vor den Läufen in die Knie wie Wettkampfsprinter. Rufen alte Freunde an, dann steckt Geld dahinter, als wenn's die Rembrandt-Bilder in meiner Penthouse-Villa. Geht ihr weiter ghostwriten, ihr kleinen Quentin Millers. Ihr wirkt lächerlicher als Ben Stiller im Gangster-Thriller. Ich lass mir Oktopus servieren, geh deine Tochter penetrieren. Pack den Kanada-Cock aus, sie muss fast im Schockzustand krepieren. Mal grad mit Ach und Krach den halben Cock zu inhalieren. Kriegt Diamant auf die Kette wie der Boss beim Juwelier. Willst du Opferstress mit mir? Dann hast du einen Sockenschuss, als ob ich dir per Glockschuss die Pantoffeln perforier. Stoff wird importiert. Wenn G's Kilos wollen, dann muss ich die bestellen, wie mein Pitbull, den ich als Schlossfach interessiere. Die Platten sind aus Gold, die Magnum ist aus Gold. Musste hustlen für Erfolg, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. 24 Karat, 44er Colt. Sag Bescheid, wenn eine Kugel dein Hirn durchsieben soll. 24 Karat, 44er Colt. Sag Bescheid, wenn eine Kugel dein Hirn durchsieben soll. Die Platten sind aus Gold, die Magnum ist aus Gold. 24 Karat, 44er Gold. Ich zieh Ecstasy-Pille, um Ecstasy-Pille an deine Freundin, die Jessie und deine Ex, die Sibylle. Eröffne dann zwecks Geldwäsche, Wellness-Salons. Denn ich zieh Mega-Filets wie XXL-Restaurants. Pelzmäntel von bedrohten Raubkatzenbabys wie die Frauen. Gaffen ist sau krasses Augapfeltraining. Ich bin Kaulquappen-ähnlich, weil ich schwanzgesteuert bin. Gib Schlampen, Mäulern, Pint und sie liegen in Krankenhäusern drin. Weil ich bekannt in Deutschland bin für einen gewaltigen Power-Penis. Und Haus vor Ballern steht's aufgedreht, sind wie Schalldämpfer auf MGs. Bitch, ihr könnt alle nach Hause gehen. Ich fahr beim Drive-By vor mit Magno-Pistolen. Yeah, ich find die Waffen spitze wie Steinzeitforscher, Archäologen. Crime-Time, hohe Schadensprognosen. Ey, warum läuft der Shit hier nicht im Radio? Ich muss meinen Einzel-Live-Moderator bedrohen. Dein Vibe-Stock mit Stasi-Methoden. Das geht mir übelst auf die Eier, als bekäme ich nen Mai-Tai-Sportler, schlag in den Hut. Die Platten sind aus Gold, die Magnum ist aus Gold. Musste hustlen für Erfolg, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. 24 Karat, 44er Colt. Sag Bescheid, wenn eine Kugel dein Hirn durchsieben soll. 24 Karat, 44er Colt. Sag Bescheid, wenn eine Kugel dein Hirn durchsieben soll. Die Platten sind aus Gold, die Magnum ist aus Gold. 24 Karat, 44er Colt. Du rufst Jesus Christ, wie ein Bibelkreis. Siehst du mein Schloss, denn das Ding ist ein Riesenteil. Und die Inschrift, der Boss ist immer siegesreich. Ist auf dem Marmorbogen zu sehen, wie ein Liebespfeil. Du findest das King-Ding aufgesetzt, wie bei Krönungszeremonien. Bis du mit bösen Prellungen stöhnend in Fötusstellung da liegst. Löwenfell am Kamin, Königszepter massiv. Gold antik, Holz möbel, ich Vögel relativ viel. Und Bitches sagen, das ist aber mal ein harter Bosskopf. Wie hart genau? Hart, so wie Ragnar Lodbrok. Genauer. Na hart wie ein Stahlbetonblock. Und ein Tag im Arbeitslager in Vladivostok, in Stalins Ostblock. Boah, zufrieden? Ja, Bitch, zufrieden. Ich pack den Q7 vor Versace-Boutiquen. Wenn mein Gärtner mit dem Gartenschlauch die Dornenzweige sprengt und dabei Rosen zertrampelt, wird er vom Dornenzweig gesprengt. Die Platten sind aus Gold, die Magnum ist aus Gold. Musste hustlen für Erfolg, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. 24 Karat, 44er Colt. Sag Bescheid, wenn eine Kugel dein Hirn durchsieben soll. 24 Karat, 44er Colt. Sag Bescheid, wenn eine Kugel dein Hirn durchsieben soll. Die Platten sind aus Gold, die Magnum ist aus Gold. 24 Karat, 44er Colt.